Du hast geblüht in unserer Mitte, wie die rote Moschusblume. Du hast gesungen wie der blaue Vogel im Zuckerahornbaum. Dein Lachen war Das weiße Kanu. Hörspiel von Holger Teschke. Nach einem Märchen der Chippewa-Indianer. Schwarze Wolke trauert um tanzender Schnee. Warum trauern meine Mütter? Warum weinen meine Schwestern? Eine junge Squaw ist zu den ewigen Jagdgründen aufgebrochen, noch bevor sie meinen Wigwam betreten hat. Einen Sommer lang habe ich auf sie gewartet. Ich habe ihren Schlaf bewacht und die bösen Geister verjagt, die um ihre Träume strichen. Ich bin auf ihrer Fährte gewesen, wenn sie zum Fluss ging oder in die Wälder, dass kein Wolf und kein Grizzly ihr nahe kommen konnte. Ich habe ihren Händen zugesehen, wenn sie einen Mantel nähte aus Büffelfell oder die Tonkrücke bemalt hat. Heimlich habe ich den Liedern gelauscht, die sie für ihre Schwestern sang. Einen Sommer lang habe ich gewartet. Und mit dem ersten Schnee wollte sie in meinen Wigwam kommen. Gestern Nacht ist der erste Schnee gefallen. Aber ihr Wigwam ist heute ein Kanu aus Birkenrinde. Und die Hochzeitstrommeln schlagen zu ihrem toten Feuer. Sie war die jüngste unter ihren Schwestern und schön wie der Frühlingshimmel über dem Tal. Ihr Lachen war wie der Ruf der wilden Taube aus der Schierlingstanne. Ihre Mokassins hinterließen selbst auf dem Tau keine Spur. Ihr Gang war ein Tanz über die Spitzen der Gräser und unsere alte Mutter Graue Eule gab ihr den Namen Tanzender Schnee. Warum bist du hier so früh gefolgt in das Reich der Geister? Seit mein Blick auf dein Gesicht gefallen ist, war ich geschickter bei der Jagd und tapferer auf dem Kriegspfad. Die Männer nennen mich Schwarze Wolke, denn keiner der jungen Krieger ist schneller und lautloser mit Pfeil und Bogen. Jetzt liegt mein Bogen zerbrochen und der Pfeil fällt von der trägen Sehne ins Gras. Meine Jagd ist öde und mein Kriegspfad leer. Dein Tod hat der Medizin über meinem Herzen den Zauber genommen. Ich werde mich in den Schnee der Wälder legen, bis ich einschlafe und auch mein Kanu an die Ufer der ewigen Jagdgründe stößt. Gut. Hast du gesprochen, Schwarze Wolke, von dem Mädchen tanzender Schnee. Sanfter, als je ein Krieger unseres Stammes von seiner Squaw gesprochen hat. Aber kannst du ihre Lieder so schnell vergessen? Reicht deine Erinnerung nicht weiter als der Pfeil eines Knaben? Warum willst du sterben? Bevor der große Geist dich ruft, spricht so ein Krieger unseres Stammes, wenn die Trommeln schweigen? Nimm Bogen und Pfeile. Ruf deinen Hund und such nach der Fährte deines Mädchens. Graue Eule, bin ich schon angekommen in den ewigen Jagdgründen? Du lebst und bist im Land deiner Väter, schwarze Wolke. Aber wo beginnt die Fährte, die in die ewigen Jagdgründe führt? Ist schwarze Wolke ein Jäger oder ein Knabe? Stehe auf und wirf den dunklen Umhang deiner Trauer ab. Wenn du nicht nur auf jene Fährten achtest, die Augen und Ohren dir verraten, dann wirst du ihren Pfad finden. Aber nach welchen anderen Fährten soll ich Ausschau halten? Kann ich die Fährte des Vogels in der Luft lesen oder die des Fisches im Wasser? Hast du die Medizin schon vergessen, die ich dir gegeben habe, als du von den Männern deinen ersten Bogen bekommen hast und mit ihnen in die Wälder gegangen bist? Die Schnur deines Nabels, die Schwungfeder des weißen Adlers und die Kralle des Grizzly sind in dem Beutel über deinem Herzen eingenäht. Und sie haben eine starke Medizin. Ich spüre sie nicht mehr, seit tanzender Schnee von mir gegangen ist. Dann steh auf und such nach den Orten, wo deine Medizin wieder zu dir spricht. Warum verschließt du dein Ohr gegen den Rat der grauen Eule? Wenn du bis zum Morgengrauen hier liegen und klagen willst, wird tanzender Schnee so weit fort sein, dass du sie nie mehr einholen kannst. Dann hast du sie für immer verloren. Aber in welche Richtung soll ich aufbrechen? Die Nacht ist schwarz wie die Höhle eines Kojoten. Und selbst der alte Mond hält sich hinter den Wolken verborgen. Schließ die Augen und hör auf die Stimme deiner Medizin. Schwarze Wolke, schließ die Augen und hör auf die Stimme deiner Medizin. Schwarze Wolke. Warte noch, graue Eule. Ich muss erst Bogen und Pfeile holen und Luxor, meinen Hund. Warte auf mich, ich komme. Schwarze Wolke und Luxor gehen durch die Wälder des Schneelands. Still, Luxor. Was war das? Ein Grizzly oder ein Wolf? Du bist hungrig, Freund. Das salzige Dörrfleisch macht dich nicht satt und du frisst Schnee wie der durstige Wapiti. Ich spüre keinen Hunger mehr. Keinen Schneewind und keinen Nachtfrost, seit ich aufgebrochen bin und wieder die Stimme meiner Medizin vernehme. Ich spüre die Fährte von tanzender Schnee auf dem harschen Eis und schmecke den Duft ihres Haars in der Luft. Keiner der alten Häuptlinge und keiner der Medizinmänner unseres Stammes konnte mir sagen, in welcher Himmelsrichtung der Pfad in das Reich der Geister führt. Aber ich fühle, dass mein Fuß auf der richtigen Fährte geht. Die Medizin brennt auf meinem Herzen, auch wenn mein Körper tiefer und tiefer im Schnee versinkt. Der Himmel spannt sich grau wie ein verlassener Wigwam über die Erde. Und der Fluss im Tal liegt starr wie eine erfrorene Schlange. Tief ziehen die schwarzen Wolken über die Ebene, schwerfällig wie müde Büffelherden. Und der Wind raunt klagend im kahlen Geäst des Hickory-Baums. Mutter Sonne verhüllt ihr Gesicht hinter den Nebelschwaden und selbst die Sichel des Mondes schimmert stumpf in der Nacht. Es ist, als seien Himmel und Erde zu Eis erstarrt, seit tanzender Schnee zu den ewigen Jagdgründen aufgebrochen ist. Aber selbst wenn ich so lange laufen müsste, wie der Fluss von seiner Quelle zum Meer fließt, durch Felsgebirge und schattige Wälder, ich würde nicht aufhören, nach ihrer Fährte zu suchen. Wir müssen weiter, Luxor. Schwarze Wolke und Luxor ersteigen die roten Berge und begegnen der blauen Schlange. Jetzt sind wir schon einen Tag lang die steilen Felswände der roten Berge hinaufgestiegen. Luxor, Und noch immer liegen ihre Gipfel in den Wolken. Heute Abend können wir nicht mehr weitergehen. Lass uns nach einer Höhle im Gestein suchen, wo wir ein Feuer anzünden und auf den Morgen warten können. Hier. Bei dem kleinen Sumachstrauch klafft ein schmaler Spalt im Felsen. Vielleicht finden wir hier Schutz vor der Nacht und dem Eiswind. Der Spalt ist breit genug. Luchsohr, schlüpf hinein! Lauf, Luchsohr, in die Höhle! Was soll das? Lauf! Die Höhle ist leer. Keine einzige Fährte von einem Bären oder einem Panther. Nicht einmal ein Schneefuchs hat je seine Schnauze durch den Spalt gesteckt. Das wäre ihm auch schlecht bekommen. Nimm deine Hände vom Tomahawk, junger Krieger. Du brauchst dich von mir nicht zu fürchten. Ich bin gekommen, um zu sehen, wen ich als Gast in meinem kalten Schlupfwinkel begrüßen darf. Wer bist du? Ich sehe, was du denkst. Eine Schlange, die aus der Finsternis hervorkriecht und spricht, das kann nur ein böser Geist sein. Aber bist du nicht auf dem Pfad in die ewigen Jagdgründe? Wer bist du und was willst du von mir? Ja, du gehst auf diesem Pfad. Wonach tastet deine Hand unterm Jagdhemd? Nach deiner Medizin ist sie verstummt vor Schreck. Ich habe dir doch gesagt, du brauchst keine Furcht vor mir zu haben. Sieh, dein Hund ist still geworden und gleich wird er friedlich schlafen. Dann sind wir allein. Und du kannst mir erzählen, was dich in die Einsamkeit der Roten Berge geführt hat. Warum verbirgst du deinen Namen und deine Herkunft hinter glatten Worten und züngelnder Neugier? Musst du dich deiner Ahnen schämen, Schlange? Warum so misstrauisch, junger Krieger? Meine Ahnen gehören zu einem uralten Stamm, der seit der Erschaffung von Himmel und Erde in diesen Bergen wohnt. Sie haben mir den Namen Blaue Schlange gegeben, denn meine Schuppen glänzen wie die Wasser des Bergsees, wenn das Mondlicht auf ihnen spielt. Nun weißt du, bei wem du zu Gast bist. Und ich darf auch dich nach deinem Namen fragen. An den Feuern meines Volkes ruft man mich Schwarze Wolke. Und ich bin auf der Fährte meines Mädchens, das der große Geist in die ewigen Jagdgründe gerufen hat. Dann hast du noch einen sehr langen Weg vor dir, Schwarze Wolke. Schnell geht der Schritt der Schatten, aber steinig ist dieser Pfad für Menschen aus Fleisch und Blut. Selten verirrt sich einer von ihnen bis in diese felsige Wildnis. Deine Liebe muss sehr stark sein, wenn sie dich schon so weit gebracht hat. Aber ich fürchte, du wirst dein Mädchen nicht mehr einholen. Woher willst du das wissen? Lange schon lebt mein Volk in diesen Bergen und alt ist die Weisheit meines Stammes. Viele Winter habe ich gesehen, die mit eisigem Hauch alles Leben erfroren und viele Sommer, deren warmer Atem die Eisdecken brach. Aber noch nie sah ich einen Menschen, der aus eigener Kraft in die ewigen Jagdgründe gelangt wäre, wenn der große Geist ihn nicht gerufen hätte. Die Medizin über meinem Herzen brennt und sagt mir, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Was kann die stärkste Medizin eines Menschen gegen die Kraft und den Willen des großen Geistes? Vielleicht bist du auf der richtigen Fährte, aber wirst du ankommen? Und wenn du ankommst, wo wird dein Mädchen sein? Die ewigen Jagdgründe sind kein Waldstück, in das man jagen geht. Alles Leben, das der große Geist je geschaffen hat und das vor dieser Zeit gewesen ist, hat sich dort versammelt, seit dem ersten Morgen der Welt. Wie willst du sie finden unter all den Schatten? Und wenn ich bis ans Ende meines Lebens und dann für immer in den ewigen Jagdgründen nach ihr suchen müsste, ich werde nicht von ihrer Fährte lassen. Tapfer gesprochen, Schwarze Wolke. Aber was wirst du tun, wenn du sie findest und sie erkennt dich nicht wieder, weil so viele Sommer und Winter ins Land gegangen sind. Vielleicht findest du sie wieder, aber an der Seite eines anderen Kriegers, der vor dir in den ewigen Jagdgründen angekommen ist und über den sie dich vergessen hat. Du kannst mich mit deinen Zweifeln nicht von meiner Fährte abbringen, blaue Schlange. Ich will dich nicht von deiner Fährte abbringen. Es gibt ein Mittel, das deinen Fuß schneller macht als den Lauf des Windes. Ja, schneller als die Strahlen des Lichts. Und was ist das für ein Mittel? Mein Gift. Dein Gift? Ja. Mein Biss öffnet dir die Pforten ins Reich der Schatten, wo es kein raues Felsgebirge und kein endloses Schneeland mehr gibt. Dort beginnt der breite und gerade Pfad in die ewigen Jagdgründe. Und dein Fuß wird getragen sein wie von den Schwingen des Adlers. Todmüde sind deine Beine jetzt und deine Mokassins zerrissen. Aber ein guter Geist hat dich in meine Höhle geführt, denn er wollte, dass du dein Mädchen findest. Gib mir deinen Arm. Gedacht, schwarze Wolke. Süß klingt der Gesang der Schlange, wenn man müde und kraftlos auf kaltem Fels liegt und sie von Licht und Wärme zischt. Aber wenn ihr bitteres Gift erst durch deine Adern rollt, dann bist du ihr verfallen, bis ans Ende der Welt. Schwarze Wolke, deinen Arm. Komm keinen Fußbreit näher. Oder ich spalte dir den Schädel mit meinem Tomahawk. Ruhig, tapferer Krieger. Wovor fürchtest du dich? Ein winziger Biss. Harmloser als der Stich eines Moskitos. Und du wirst allen Schmerz und alle Trauer vergessen. Zurück, Schlange! Hast du das gesehen, Luxor? Wohin hat sie sich so blitzschnell verkrochen? Ich habe ihren abgehackten Kopf doch eben noch neben dem Feuer zucken und geifern sehen. Und plötzlich ist sie verschwunden, als hätte sie sich aufgelöst wie die züngelnden Flammen des Feuers in der Luft. Ich danke dir, graue Eule, dass du mich nicht vergessen hast. Ich war plötzlich müde wie ein Wapiti, der tagelang durch das Schneeland nach ein paar Moosflechten gelaufen ist. Sieh, Luxor, das Licht der Morgendämmerung bricht durch den Felsspalt. Wir müssen weiter. Schwarze Wolke und Luxor kommen von den roten Bergen herab und treffen auf den alten Häuptling Weißer Bär. Der Blauvogel hat wieder zu singen begonnen. Und Mutter Sonne streift die Nebelschwaden von ihrem Gesicht. Die Knospen platzen auf im Geäst des Hickorybaums. Und die Moschusblume bricht aus der dampfenden Erde. Das schmelzende Eis aus den roten Bergen lässt die Bäche über ihre Ufer treten. Und die wilde Gänse kommen zurück. Das Gebirge liegt hinter uns. Aber was ist das für eine seltsame Hütte dort auf dem Hügel? Schief vom Wind wie eine einsame Kiefer am Felshang. Nie habe ich in einem Dorf der roten Männer einen solchen Wigwam gesehen. Ein alter Mann steht in seinem Schatten, in weiße Felle eingehüllt und auf einen Stab gestützt, der einem totem Pfahl gleicht. Er hat uns entdeckt, Luxor. Wir wollen zu ihm gehen und ihn begrüßen. Mit dem Schmelzwasser der Berge und den ersten Knospen des Hickory bist du aus den Wäldern vor die Hütte des Weißen Bären getreten und hebst deine Rechte zum Zeichen des Friedens. Mit welcher Zunge sprichst du zum großen Geist? Mit der Zunge der Shipiwa. Wie meine Väter. Dann bist du einen weiten Weg gekommen, junger Krieger. Es ist, wie Weißer Bär sagt. Ich bin auf einer langen Fährte. Und ich weiß nicht, wohin sie mich führen wird. Sie wird dich in das Reich der Schatten führen, schwarze Wolke. Weißer Bär kennt meine Fährte. Und meinen Namen? Weißer Bär kennt die Namen aller Kinder des großen Geists. So kennt er auch graue Eule und tanzender Schnee. Bin ich auf der richtigen Fährte? Und ihr Fuß lief vor mir über diesen Hügel. Vor ein paar Monaten, als die Fische noch schliefen unter dem Eis der Bäche und die Vögel schwiegen im klirrenden Frost, hat tanzender Schnee an meinem Feuer gesessen. Nie ist ein schöneres Mädchen in meinem Wigwam gekommen und nie ein traurigeres. Sie ließ etwas zurück, bevor sie aufbrach. Hier. Ihr Habend? Mit dem Zeichen des Kranichs. Bewahr es gut auf, du wirst es noch brauchen. Die blaue Schlange ist nicht der einzige böse Geist auf dem Pfad in die ewigen Jagdgründe, aber ehe du weiterziehst, setz dich zu mir und rauch mit mir das Kalumet. Weißer Bär hat viele Winter gesehen und er liest die Fährte des Vogels in der Luft. Wie die geheimen Gedanken der Menschen. Darf ein junger Krieger, der auf dem schwersten Pfad seines Lebens geht, ihm eine Frage stellen? Frag, schwarze Wolke. An den Feuern meiner Väter habe ich gelernt, dass das Gesetz des großen Geists immer gerecht ist, ob unser Verstand es fassen kann oder nicht. Er hat uns Himmel und Erde gegeben, Wälder und Seen und Flüsse voller Wildvögel und Fische, und er hat uns Bogen und Pfeile gegeben, damit wir unseren Hunger stillen. Im Sommer schickt er uns den kühlen Wind, dass wir nicht an der Hitze vergehen. Und für den Winter hat er uns das Feuer geschenkt und das Fell des Büffels. Und er hat uns Squaws zur Seite gegeben, damit unser Volk zahlreich und stark bleibt gegen die Tomahawks der fremden Stämme und gegen die Einsamkeit in unseren Wigwams. Es ist, wie du sagst. Aber... warum hat der tanzende Schnee in die ewigen Jagdgründe gerufen, bevor sie meine Squaw werden und meinen Wigwam betreten konnte? Warum musste sie sich auf den Weg machen, bevor wir einen Sommer miteinander teilen konnten und ihm danken für das Geschenk des Lebens mit der Frucht unserer Liebe? Fragst du die Sonne, warum sie am Himmel steht und brennt? Fragst du den Adler nach der Fährte seines Fluges? Fragst du den Regen, warum er aus den Wolken zur Erde fällt? Und die Fische, warum sie schwimmen in Flüssen und Seen? Warum folgt auf den kurzen, glücklichen Sommer der bittere Winter? Und warum auf unser Leben der Tod? Er ist so weise, dass er darauf Antwort geben könnte. Weißer Bär will sagen, dass meine Frage ohne Verstand war. Gibt es eine Antwort auf diese Frage oder gibt es so viele wie Sand an den Ufern des Salzsees? Wer auf die Antwort der Alten wartet, wie soll der lernen, seine eigenen Antworten zu finden? Du gehst deinen Pfad auf der Fährte von tanzender Schnee und dein Pfad ist die Antwort. Würdest du ihn nicht mehr gehen, wenn dir Weißer Bär eine Antwort geben könnte? Ich würde ihn gehen. Gleich, was mir Weißer Bär antwortet und gleich, was mich am Ende des Pfades erwartet. So geh. Hinter diesen Hügeln beginnt das Land der Schatten. und mein Wigwam steht auf dem Grenzpfad. Du wirst über eine weite Ebene gehen, bevor du an das Ufer der ewigen Jagdgründe kommst. Aber ehe du weiterziehst, musst du deinen Körper bei mir lassen. Und auch deinen Hund. Den Bogen und die Pfeile. Ich will sie für dich hüten wie die Medizin meiner Väter, denn du wirst zurückkehren aus dem Reich der Schatten in das Land deines Stammes. Aber wie kann ich meinen Körper verlassen, weißer Bär? Du hast mit mir das Kalumet geraucht. Du erschrickst. Ich habe dir nicht versprochen, dass du schnell wie das Licht und leicht wie der Wind gehen wirst. Dein Pfad ist noch lang. Jetzt geh und finde ihn. Doch verlass dich nicht allein auf deinen Blick, der dir die sichtbaren Dinge entdeckt. Manchmal sieht ein Mann mehr, wenn er die Augen schließt und auf die Stimme des großen Geists im Wind und über den Wassern hört. Geh, schwarze Wolke. So übergebe ich dir meinen Bogen und meine Pfeile und lasse meinen Hund Luxor in deinem Wigwam, der bis hierher an meiner Seite gegangen ist. Ich will mich von allem trennen, was lange Zeit mein Leben und mein Besitz war. Denn tanzender Schnee ist mir wichtiger als alle Wesen unter der Sonne. Schwarze Wolke betritt das Land der Schatten. Leicht geht mein Fuß, seit ich aus dem Wigwam des Weißen Bären getreten bin. Keine Felswand versperrt meinen Weg und kein Abgrund hält meinen Schritt auf. Ruhig grasen die Wapitis weiter, selbst wenn ich so nah an ihnen vorbeilaufe, dass ich sie mit den Fingerspitzen berühren kann. Die Wildgänse fliegen nicht auf, wenn ich ans Ufer der Seen trete. Und ohne Furcht spielen die jungen Füchse auf meinem Pfad. Leuchtend rot blüht der Sumachstrauch aber meine Hand. Gleitet durch seine Zweige wie durch ein Gewölk, das vom Licht des Sonnenuntergangs glüht. Scharf spreizt der Dornenstrauch seine Krallen am Abhang des Flusses, aber wenn ich durch ihn hindurchgehe, ritzt er nicht einmal meine Haut. Warum sollte ich deine Haut ritzen, du Schattenmensch? Wer spricht da? Der Dornstrauch, durch den du hindurchgehst. Wie durch einen stinkenden Rauch. Der Dornstrauch spricht. Alle Kinder des großen Geistes sprechen. Aber was wissen davon schon die Schattenmenschen, die auf der Erde herumgehen, als gehöre sie ihnen allein? Ich bin erst seit kurzem im Reich der Schatten und kenne die Wege eures Landes nicht. Aber sag mir, warum verstehe ich erst als Schatten die Stimmen der Tiere und Pflanzen? Woher soll ich das wissen? Der große Geist wird gute Gründe gehabt haben, warum er eure Ohren taub gemacht hat für den Klang unserer Sprachen. Manche Tiere sagen, das Zweibein habe eines Tages alle Bewohner des Schneelands und der Prärie zusammengerufen und ihnen geboten, den großen Geist zu verlassen. Und das Zweibein als Herrn der Erde zu verehren. Da soll der große Geist ihre Sprache verwirrt, Misstrauen zwischen das Zweibein und die Tiere gesät haben. Wieder andere behaupten, dass sich alles wandelt und die Wesen unter der Sonne in allen Erscheinungen wiedergeboren werden, bis der Kreislauf des Lebens vollendet ist. Dann liegen die ewigen Jagdgründe hinter dem Land der Schatten. Ja, aber man muss sich sammeln für die weite Reise. Wenn du die Ebene durchwandert und den blauen See erreicht hast, wirst du am Ufer der ewigen Jagdgründe stehen. Und wie komme ich hinüber? Was machst du dich auf einen Pfad, dessen Ende du nicht kennst? Ich habe schon viele Schattenmenschen vorübergehen sehen, aber solche Fragen hat noch keiner gestellt. Weißt du denn nicht, dass du das weiße Kanu finden musst? Nein. dann bist du auch kein wahrer Schatten. Und ich werde von jetzt ab kein Wort mehr mit dir wechseln. Aber ich muss es wissen, Dornstrauch. Ich bin auf der Fährte meines Mädchens. Und wenn sie vor mir die ewigen Jagdgründe betritt, werde ich sie vielleicht niemals wiederfinden. Wer sagt mir, ob du nicht ein böser Geist bist, der das Mädchen von seinem Pfad abbringen und in die finstere, untere Welt verschleppen will? Geh aus der Sonne! Der alte Häuptling Weißer Bär hat mich in seinen Wigwam eingeladen und das Kalumet mit mir geraucht. Ich bin kein böser Geist. Ich muss das weiße Kanu finden. Wenn du ein Schatten bist, wirst du es finden. Und wenn nicht, dann werden die mächtigen Geister, die es bewachen, dich mit dem Blitz ihrer Augen verbrennen. Du kannst mir keine Furcht einjagen, Dornstrauch. Ich werde das Kanu auch ohne deinen Rat zu finden wissen. Versuch es nur. Wenn die Geister dich dabei am Skalp packen, dann werde ich der Letzte sein, der ein Klagelied für dich anstimmt. Warum sprichst du so hart, Dornstrauch? Weil ich der Schatten eines Dornstrauchs bin, der am Rande eurer Dörfer gestanden hat. Ihr habt Ruten für eure Fallen aus mir geschnitten. Eure Hunde haben ihr Bein an mir gehoben. Und eure Squaws haben mich in ihren Kochfeuern verbrannt. Soll ich euch dafür dankbar sein? Geh deiner Wege. Das will ich tun. Schwarze Wolke kommt an die Ufer des Blauen Sees und trifft auf den flinken Biber. Ich bin durch viele Flüsse geschwommen und habe an den Ufern vieler Seen gejagt, aber noch nie habe ich ein Wasser gesehen, das blau war wie das Gefieder des Eisvogels und klar wie der Kristall der Berge. Aber auf seinem Grund ist nichts Lebendiges zu sehen. Weder Muschel noch Fisch. Wenn nicht die kleinen Wellen auf den Sand schwappten, könnte man meinen, sein Wasser sei gefroren. So still liegt es unter dem mächtigen Bogen des Himmels. Aber noch seltsamer erscheint mir die weiße Insel am Horizont, die wie eine riesige Schierlingstanne aus dem See ragt. Dort müssen die ewigen Jagdgründe liegen, von denen Weißer Bär und der Dornstrauch gesprochen haben. So ist es. Wer hat dich an ihre Ufer gerufen, Zweibein? Wer bist du, dass du ohne Gruß nach meinem Weg fragst? Ich bin flinker Biber. Und ich bewache dieses Ufer, um alle Seelen zu prüfen, bevor sie weiterziehen dürfen in die ewigen Jagdgründe. Wie ruft man dich an den Feuern deines Volkes? Man ruft mich Schwarze Wolke. Und woher kommt Schwarze Wolke? Aus der Heimat seiner Väter, dem Schneeland am großen Salzsee. Wer hat dich an das Ufer der ewigen Jagdgründe gerufen? Der große Geist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und mit welchen Worten hat dich der große Geist gerufen? Mit welchen Worten? Ja. Wie rief er dich? Was überlegst du? Hast du die Worte des großen Geistes vergessen? Woher soll ich wissen, ob deine Zunge die Wahrheit spricht? Vielleicht bist du ein böser Geist, der die Seelen von ihrem Pfad in die ewigen Jagdgründe abbringen will. Erkennst du das Zeichen des Donnervogels auf meiner Brust? Er ist das Tier, das auf der Schulter des großen Geistes sitzt und das er ausschickt, wenn für eines seiner Kinder die Zeit zur Heimkehr gekommen ist. Mit welchen Worten hat der große Geist durch den Donnervogel zu dir gesprochen? Ein wenig graue Farbe auf dem Fell eines Bibers löst meine Zunge nicht. Du erkennst nicht das Zeichen des großen Geists? Sei klug, Schwarze Wolke. Du musst das weiße Kanu finden, von dem der Dornstrauch gesprochen hat. Sei nicht stolz. Sei listig. Ich erkenne das Zeichen des Donnervogels gut. Aber an den Feuern meiner Väter habe ich gehört, dass es Wesen gibt, die uns mit falschen Zeichen auf unheilvolle Fährten locken, ins Reich der bösen Geister und des Verderbens. Beweise mir, dass du mich nicht täuschen willst. Du bist voll von Misstrauen wie eine Natter voll Gift. Aber gut. Wie soll ich es dir beweisen? An den Feuern meiner Väter habe ich gehört, dass die Seelen in einem Kanu zu den ewigen Jagdgründen übersetzen. Nur die guten Geister wissen, wo dieses Kanu versteckt liegt. Zeig es mir. Und ich will dir die Worte sagen, mit denen der große Geist mich gerufen hat. Esai, folge mir. Folge mir. Siehst du nun, dass ich wahr gesprochen habe? Hier liegt das weiße Kanu. Es ist aus Stein! Ja. Es ist das weiße Kanu des großen Geistes. Du willst mich überlisten, flinker Biber. Niemals kann ein Kanu aus Stein über den blauen See fahren. Dem großen Geist ist nichts unmöglich. Wenn ich in dieses Kanu steige, dann werde ich mit ihm auf den Grund des Sees sinken. Und meine Seele wird nie in die ewigen Jagdgründe gelangen. Dann versuch es, wenn du mir noch immer misstraust. Aber stoß nicht vom Ufer ab, schwarze Wolke. Sonst erzürnst du den großen Geist. Auch das Paddel ist von Stein. Es ist schwer und kalt wie eine Eisscholle. Niemals habe ich gehört, dass man mit einem Paddel aus Stein ein Kanu steuern kann. Hat der große Geist nicht dem Adler das Fliegen gelehrt? Und dem mächtigen Wal das Schwimmen? Hat er nicht Sonne und Mond geschaffen und das Gewölbe des Himmels? Wenig hast du verstanden an den Feuern deiner Väter, Zweibein. Jetzt sag mir endlich die Worte, mit denen der große Geist dich gerufen hat. Willst du sie wirklich wissen? Dann höre. Er ist in Gestalt des Donnervogels über meinem Wigwam erschienen und rief: Wenn du durch das Land der Schatten gekommen bist und dich am Ufer des blauen Sees ein schwatzender Biber aufhalten will, so zeig ihm, dass ein Zweibein noch immer listiger ist als ein Platzschwanz. Stoß mit dem Kanu vom Ufer ab und fahr hinüber in die ewigen Jagdgründe, so schnell deine Arme rudern können. Komm zurück, du falscher Schatten! Bleib am Ufer, flinker Biber! Sonst muss ich dir zeigen, dass ich mit diesem Paddel mehr kann als Wasser pflügen. Denk an deinen weisen Kopf und schwimm ans Ufer! Komm zurück! Der große Geist hat dich noch nicht gerufen. Und wer ohne seinen Ruf in die ewigen Jagdgründe eindringt, dessen Seele ist verloren! Kehr um! Schwarze Wolke trifft im Sturm auf dem blauen See auf ein Kanu mit tanzender Schnee. Am Horizont ziehen Sturmwolken auf, schwarz wie eine Nacht ohne Mond und hoch aufragend wie düstere Felswände. Die Geister der Winde singen klagende Lieder und der Donnervogel ruft mit lauter Stimme. Die Wellen bäumen sich auf wie scheu gewordene Pferde und schütteln wild ihre weißen Mähnen. Schneller und schneller rast die schäumende Flut heran. Und doch ist das Wasser noch immer klar wie Kristall. Und mein Auge kann bis auf den Grund des Sees schauen. Aber was schimmert da für ein fahles Licht in der Tiefe? Von allen Seiten wirbeln bleiche Gestalten umeinander wie tanzende Knochenmänner. Woher kommen all diese Gebeine? Immer mehr sammeln sich. Und sie winken mit ihren dürren Fingern, als wollten sie mich zu sich rufen. Und Flammen schießen aus ihren toten Augenhöhlen. Sieh nicht hinunter, schwarze Wolke. Es sind die Gebeine von Verzweifelten, die ihre Liebe verraten haben. Schau ohne Furcht übers Wasser und lass dein Herz nicht einschnüren von den Fesseln der Angst. Ich habe den großen Geist erzürnt, graue Eule. Jetzt hat er die bösen Geister aus ihrer Finsternis entlassen, damit sie die Krallen nach mir ausstrecken und mich hinabziehen in ihr Reich. Was klagst und jammerst du wie ein Knabe, der den Pfad in den Wigwam seiner Mutter nicht mehr findet? Hast du vergessen, auf wessen Pferde du bist? Sieh über das Wasser. Ich kann nichts mehr sehen, graue Eule. Die Gischt flockt dich wie ein Schneesturm und die dunklen Wolken haben den Schleier der Nacht über den See gezogen. Dort glänzt etwas Weißes zwischen den Wellenbergen. Ein Kanu kämpft mit dem Sturm. Ein Kanu wie dieses. Aber niemand scheint es zu steuern. Doch! Eine schmale Gestalt kauert auf der Bank und stemmt das schwere Ruder verzweifelt gegen die donnernden Fluten. Der Wind spielt mit ihm wie mit einem Stück Treibholz und wirft es von Welle zu Welle. Es ist eine Frau darin, die es tapfer gegen die wütenden Wasser führt. Es ist tanzender Schnee. Halt aus, tanzender Schnee. Gleich bin ich bei dir. Dreh das Kanu mit der Spitze gegen die Wellenkämme, dass der Sturm es nicht umwirft. Großer Geist. Und du, mächtiger Donnervogel, nehmt meine Seele und schleudert sie zu den bleichen Geistern in die Tiefe hinab. Aber lass das Kanu von tanzender Schnee ans Ufer kommen. Schau nicht in die Tiefe, schwarze Wolke, sonst seid ihr beide verloren. Tanzender Schnee kann dich nicht hören. Schau nicht mehr hinab in die donnernde Tiefe. Tanzender Schnee! Sie blickt sich um. Sie hat mich entdeckt. Tanzender Schnee! Halt dein Kanu gegen die Wellen, dass du nicht kenterst. Ich bin gleich bei dir. Sieh dich vor. Dort, dort kommt eine Woge. Eine Woge. Eine Woge. Wie ich sie nicht einmal auf dem großen Salzsee gesehen habe, wenn wir zur Jagd an seine Ufer kamen und die schweren Stürme aus dem ewigen Eis seine Wasser peitschten. Sie steigt langsam, als tauche ein mächtiger Wal aus der Tiefe herauf. Sie steigt und steigt, als wolle sie die dunklen Wolken vom Himmel waschen und ihre riesigen Strudel wirbeln unsere Kanus umeinander wie zwei Ahornblätter auf der Gischt eines riesigen Wasserfalls, wenn sie über uns zusammenschlägt, dann wird sie uns für immer hinunterreißen zu den Geistern ins Reich der Finsternis. Tanzender Schnee. Schwarze Wolke und tanzender Schnee nehmen am Ufer der ewigen Jagdgründe Abschied voneinander. Lange bin ich auf deiner Fährte gewesen, tanzender Schnee. Durch die endlosen Wälder der Schatten und in den Stürmen des blauen Sees jetzt sitze ich neben dir am Ufer und sehe die weißen Reiher mit den fliegenden Fischen spielen und das Kalb des Wapitis schlafend bei den jungen Panthern. An diesem Strand kennt kein Wesen mehr den finsteren Zauber böser Geister. Das Kriegsbeil ist für immer begraben. Kein Staub fällt auf einen unbestatteten Toten. Und keine Tränen brennen auf den Gesichtern verlassener Kinder. Aber ich wage nicht, deine Hand zu nehmen, denn du bist stumm und deine Augen sind voll Trauer. Dein Blick schweift über das Wasser, als spätest du nach dem Flug der Kraniche, und deine Finger sammeln Muscheln und Korallen. Erkennst du mich nicht mehr, tanzender Schnee? Bin ich den langen Pfad umsonst gegangen? Dann hat hat die blaue Schlange also wahr gesprochen? Willst du aufgeben, wo du am Ziel bist, schwarze Wolke? Du hast die Ufer der ewigen Jagdgründe erreicht und dein Mädchen gefunden. Und du klagst. Hast du vergessen, was dir Weißer Bär auf den Weg gab? Zieh erhabend mit dem Zeichen des grauen Kranichs aus deinem Jagdhemd und streif es ihr übers Haar. Ihre Augen werden sich öffnen und dein Bild einlassen in ihr Herz. Das Haarband mit dem Kranich. Hier ist es tanzender Schnee. Kaum wage ich, dein Haar zu berühren aus Furcht. Du könntest erschrecken vor meiner Hand, aber das Band gleitet wie von selbst auf deine Stirn und glänzt in der Sonne wie Perlmutt. Du lächelst. Sag etwas. Tanzender Schnee. Sie kann nicht mit dir sprechen, schwarze Wolke. Tanzender Schnee ist jetzt eine Tochter des großen Geists. Und erst er wird ihr eine neue Sprache geben. Aber sie hat dich erkannt. Und keine Kraft unter der Sonne wird dein Bild mehr aus ihrem Herzen auslöschen können. Sie wird auf dich warten, wie das Weibchen des Eisvogels wartet auf die ersten Strahlen der Frühlingssonne und wie die Moschusblume wartet auf den ersten Regen. Du kannst nicht länger bei ihr bleiben, denn der Pfad deines Lebens liegt noch vor dir und du musst zurück an die Feuer deiner Väter. Sie aber ist zum mächtigen Toten des großen Geistes gerufen und darf nicht länger bleiben, wenn sich der Kreis des Lebens auch für dich geschlossen hat. Werdet ihr euch wiederfinden an dem Ufer dieses Sees. Tanzender Schnee, wohin gehst du? Warte noch einen Atemzug lang. Lass mich deine Stirn berühren zum Abschied. Oh. Tanzender Schnee. Tanzender Schnee. Wo bist du? Wo ist das helle Ufer? Und wo sind die klaren Wasser des blauen Sees? Warum liege ich wieder auf der harten Erde des Grabhügels? Nur kalte, niedergebrannte Feuer ringsum und Asche, die im Wind flockt. Graue Eule! Weißer Bär! Warum antwortet ihr nicht? Der Wind heult im dürren Geäst. Ich bin wieder allein. Meine Hände sind leer und mein Herz ist einsam. Aber ich werde nicht vergessen, was die Geister in meinem Traum zu mir gesprochen haben. Jetzt kenne ich den Weg in die ewigen Jagdgründe und ich werde auf deiner Fährte sein. Ich will all die Sommer und Winter so leben, dass ich als Schatten vor dich hintreten und dir die Hand reichen kann, als hätten kein Tag und keine Nacht uns getrennt. Ich werde dich nicht vergessen, tanzender Schnee. Das weiße Kanu Hörspiel von Holger Teschke. Es spielten Schwarze Wolke, Ralf Bockhold, Graue Eule, Ruth Glöss, Blaue Schlange, Eva Weißenborn, Weißer Bär, Harald Warmbrunn, Dornstrauch, Klaus Hecke, Flinker Biber, Gerald Schale. Musik Hannes Zerbe, Dramaturgie Christina Schumann, Regieassistenz Irene Fischer, Schnitt Monika Brummund, Ton Alexander Brennecke, Regie Peter Gröger. Produktion Deutschlandradio Berlin 1994.